Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Angestaubt und fast vergessen, Independent Bands der frühen 80er Jahre, das ist das Thema des heutigen Soundchecks. 95% der Bands in dieser Sendung sind britischer Herkunft und viele sind in den Untiefen mancher Vinylsammlung einfach vergessen worden. Zu Unrecht finde ich, da es so viele aktuelle Bands gibt, die wieder einen ähnlichen Sound produzieren wie seinerzeit die sogenannten Post-Punk-Bands, also die Gruppen, die nach der Punk-Invasion mit verändertem Sound weitermachten. Vielseitig war sie, diese Post-Punk-Musik, oft zickig, oft anarchistisch, oft nihilistisch, aber wesentlich unberechenbarer als Punk. Ich habe für diese Sendung viele Vinylscheiben mitgebracht, also es kann hier und da mal knistern, sogar mal springen, aber viel von der Musik, die ich heute mit habe, gibt's halt nicht auf CD. Wir hörten die Transmitters mit ihrer Coverversion des Songs The Beat Goes On, typisches Beispiel für eine der vielen Bands, die Anfang der 80er mal kurz in der John Peel Show der ersten Adresse damals für Post-Punk und überhaupt allem Abwegigen auftauchten und dann wieder in der Versenkung verschwanden. Die Folgengruppe ist etwas bekannter, es handelt sich um die Meekons aus Leeds, die dann Mitte der 80er mit sehr country-esken Klängen ein wenig Bekanntheitsgrad erreicht hat. Gerade ihre ganz frühen Platten sind bemerkenswert, es gab unglaublich seltsame Klänge zwischen New Wave, Folk und Rock. Hören wir von der seltenen Meekons Doppelsingle den Song Teeth. We'll be right back. A Certain Ratio, auch eine der vergessenen Manchester-Bands der frühen 80er, die vor allem in ihrer Frühzeit eine spannende Kombination aus Funk und New Wave gespielt haben, bevor sie dann immer mehr zur reinen Funkband wurden. Thema Funk oder Funk-Punk, wer kann den besser spielen als die Band Blurred aus London? Die Gruppe existiert seit mehr als 26 Jahren und hat wohl Dutzende Trends über sich ergehen lassen müssen, bis sie dann eines Tages wieder als die Urväter des Punk-Jazz gefeiert werden. Macher Ted Milton, der mittlerweile auf die 60 zugeht, ist es echt zu gönnen. Hören wir Blurred mit einer frühen Aufnahme, A Fish Needs a Bike. The fish need a bite. gibt heute diese ziemlich großartige kalifornische Band namens Dredge, die irgendwo zwischen Mainstream und Avantgarde klasse CDs veröffentlicht haben. Jedes Mal, wenn ich Dredge gehört habe, hat es mich an eine Band erinnert, bis ich dann drauf kam. The Icicle Works. Das Debüt der Gruppe aus Liverpool erschien 83 und war vielleicht zu verspielt, zu pompös, zu melodienverliebt für diese Zeit. Ironischerweise hat Ian McNabb, Macher der Icicle Works, in diesem Jahr in England eine Art Reunion-Tour gestartet, die besser lief als vor 20 Jahren, als die Gruppe noch ganz frisch war. Hören wir The Icicle Works mit A Factory in the Desert. Analog zur neuen deutschen Welle haben es auch in England in den frühen 80ern einige Indie-Bands auf Major-Labels geschafft. So auch Clock TVA aus Sheffield, die einen kurzen Einstand mit ihrem Album Advantage hatten. Für mich eines der größten Alben aus der Zeit des Post-Punk und schändlich übersehen, vergessen und angestaubt. Hier haben die Avantgardisten versucht, Kunst und Kommerz zu vereinen. Heraus kam ein unglaublich atmosphärisches Meisterwerk, das damals bekanntere Bands wie The Cure oder Bauhaus in Sachen Düsterkeit um Längen schlug. Hören wir Clock TVA mit dem Song Tortured Heroin. Es ist viel über John Peel gesprochen und geschrieben worden. Gerade nach seinem Tod ist sein Kultstatus nochmal extrem gestiegen. Ein Phänomen, das auch der englischen Band Joy Division zuteil wurde. John Peel, der in den frühen 80ern auf BFBS, einem britischen Sender, der für die in Deutschland stationierten Soldaten sendet, seine Show hatte. Sonst hätte man Anfang der 80er wohl nie etwas über die Diagram Brothers erfahren, geschweige denn ihre Musik gehört. Lustig ist, wie aktuell ihre frühen Aufnahmen im heutigen Kontext wieder klingen. Ich denke, die Diagram Brothers kennt heute kaum jemand dafür. Bands wie We Are Scientists und andere Bands, die ihrerseits sicher diese schräge Band kennen und zum richtigen Zeitpunkt deren Sound reaktiviert haben. Hören wir das Original, The Diagram Brothers mit Those Men in White Coats. Those red and white coats. MC squared. Don't know what day it is. Working on Project X. They look down microscopes, study the lives of germs. The germs look back at them. The germs don't know what to do. Diese LP stammt von 1982 und beschreibt ein Jahr Geschichte des Cherry Red Labels. Darauf zu finden sind Everything But The Girl, die es schon seit Ewigkeiten gibt, damals noch als Folk-Duo. Wir hörten gerade die längst vergessenen Monochrome Set, eine typische Artwave-Band. Das heißt, viele Mitglieder der Gruppe waren auf der Londoner Kunsthochschule Anfang der 80er eine wahre Brutstätte für neue, innovative britische Bands. Wir hörten die längst vergessenen Monochrome Set mit Eine Symphonie des Grauens. Viele kennen noch die Dexys Midnight Runners, die in den 80ern durch ihre Mischung aus Northern Soul und Folk in die vorderen Plätze der britischen Charts vordrangen. Bevor Sänger Kevin Rowland hier aktiv wurde, war er Ende der 70er in einer Punkband. Ich glaube sogar in einer der besten und unbekanntesten Londoner Punkband namens The Killjoys. Es gibt zwar heute eine australische Band mit dem gleichen Namen, doch das hier ist das Original. Vom Sampler Raw Deal, hier sind die Killjoys mit At Night. Leave me out of your double-headed heart. Positive Noise war eine Band aus Schottland, die es schon früh schaffte, einen Major-Deal an Land zu ziehen. Der half für den weltweiten Vertrieb, aber weniger den Bekanntheitsgrad der Gruppe zu steigern. Die Mischung aus Dance-Music und Gitarrenfunk war schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hatte durchaus etwas. Hier sind The Positive Noise vom 81er-Album Heart of Darkness mit No More Blood and Soil. in your disco stance. And I saw you out on the disco floor. And I saw you move to your disco dance. Going left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. The disco bar, and I saw you leaving the disco zone, and I saw you moving for the disco kill, and I saw you leave the disco on your own. Going left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Es gibt immer mal wieder seltene Partys, wo DJs zur Freude der älteren Gäste diesen Song ausgraben. Department S, die in den frühen 80ern einen kurzen Einstand auf dem Stiff-Label hatten, mit ihrem Song Going Left Right und schnell wieder in der Versenkung verschwanden. Sehr schade. Ihre Labelkollegen waren Motor Boys Motor, eine britische Rhythm and Blues Band, deren Plattencover mit dem Afrikaner, der kleine Schlangen im Mund hatte, wohl bekannter war als die Musik, die drin war. Zu Unrecht hören wir ihre erste Single Drive Friendly. To Bogart, the 53 shows. He came out of Detroit where nobody knows. safe when I'm inside. White road tires just ain't enough when you got a killer called Ford parked in your parking lot. Red girl on a gurney with the lights going on and off. I didn't slam the door, but I don't drive off. Yes, officer, I got a complaint. That car over there, that's the car that killed my wife. Get that car out of my life, get that car out of my life. I said get that car out of my life, please God. Please get that car out of my life, take it away. Get that car over there, the car that's driving down the road. That's the car, my God, that car is gonna kill. That car is a killer, ladies and gentlemen, that car is a killer. I got a car, but it don't drive. I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, I swear to God, that that is it's alive. Oh my God, that's a car over there. One more time, it's just ain't enough, you know. In England ist er seit den frühen 80ern eine Größe, ja sogar etwas wie Kult, der Poet John Cooper Clarke. Er ist so etwas wie ein Stand-up-Comedian, steckt von seinem Wortwitz und mit seinem Sarkasmus locker 95% unserer sogenannten Comedy-Talente in die Tasche, hat aber auch Musik veröffentlicht. Sein erster LP, Où est la Maison de Fromage von 79, ist auf CD wiederveröffentlicht worden und darauf findet sich das grandiose Suspended Sentence, eine düstere nihilistische Abrechnung mit der britischen Presse und der hippen Gesellschaft um die 80er Jahre. Right, we all start when the drum machine starts, lads. The paper, humdrum, Henley Regatta, page one, eat, die, ho-hum, page three, big bum, giving a lunatic a loaded gun, he walks, others run, 30 dead, no fun, foreigners feature as figures of fun, do something destructive, chum. Sit right down, write a letter to the sun, say, bring back hanging for everyone. They took my advice, they brought it back. National costume was all over black. There were corpses in the avenues and cul-de-sacs, piled up neatly in six-man stacks, hanging from the traffic lights and specially made racks. They'd hang you for incontinence and fiddle in your tax. Failure to hang yourself justified the acts. A deedly-dee, deedly-dum, looks like they brought back hanging for everyone. The novelty's gone, it's hell. This place is a death cell. The constant clang of the funeral bells. Those who aren't hanging are hanging somewhere else. The people pay, the paper sells. It's plug ugly, sub-animal yells. Death is unsightly. Death smells, swinging Britain, don't put me on. They're gonna bring back the rope for everyone. Die Gruppe Bauhaus füllt heute immer noch mittelgroße Konzerthallen und gilt für viele als Kultband der Gothic-Szene. Denn Gitarrist Daniel Ash war es zwischendrin zu langweilig und er gründete noch während des Bestehens von Bauhaus Tones on Tail. Hier ging er wesentlich verspielter und elektronischer ans Werk und realisierte seine Vorstellung von spannender Musik. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den Song Rain von Tones on Tail. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. different jackpots with a thousand different